Invitation to the Blues, Doug Sam ist das gewesen, wie gesagt, von dieser CD STQ 98, Doug Sam, also known as the Texas Tornado. Er hat in einigen Filmen, in nicht vielen Filmen mitgespielt, Doug Sam, etwa in Chris Christophersens Chisco Pike. Dann hatte er einen Auftritt, einen musikalischen Auftritt in dem Film More American Graffiti. Da tauchte sein Song, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Michoacán auf. Michoacán ist ein mexikanischer Staat an der Pazifikküste und ebenfalls ein Euphemismus für Marihuana. Er hat dies und das gemacht und ja, wie gesagt, er starb am 18. November 1999 im Kachina Inn in Taos in New Mexico. Es sind diverse Artikel über ihn erschienen, es gibt Bücher über ihn und die Schallplatten, die er gemacht hat, sind dann seit 1965, ob alleine oder zusammen mit dem Sir Douglas Quintett, denn doch eine verdammte Menge. Der erste Song dieser zu seinen Lebzeiten erschienenen letzten CD, der heißt Get Alive, den hören wir gleich. Es sei noch erwähnt, dass nach seinem Tod ein paar CDs von und mit ihm erschienen sind. Zum Beispiel The Return of Wayne Douglas, die erwähnte ich, die ist vor ein paar Wochen erschienen. Dann ist herausgekommen ein Sampler, The Best of the Sir Douglas Quintet und eine andere CD mit dem Namen The Sir Douglas Quintet is Back. Aber nun zum Schluss, fast zum Schluss, der Song von dieser letzten CD zu seinen Lebzeiten. Der ist ganz einfach, dieser Song, und einer hat einen ganz einfachen Titel und ist wahrscheinlich das, was er mehr oder weniger immer gemacht hat. Mach dir ein Leben, get a life.